du hast es wirklich geschafft, du hast mir den Kopf verdreht, weil mein Herz seit Wochen schon auf der siebten Wolke schwebt. Deshalb nutze ich die Zeit, die mir verbleibt, meine Gefühle zu zeigen mit jeder Line, die ich dir schreib. Ob ich übertreib? Wenn ich ehrlich bin, das weiß ich nicht. Wenn ich vor dir stehe, würde ich nichts sagen, weil's mir peinlich ist. Deshalb mach ich diesen Track, weil's im Rap für mich leichter ist. Vielleicht verarschst du mich, ich bin nur zu dumm und peil's nicht. Mir egal, du bist für mich diesen Track wert. Du wüsstest, wie ich empfinde, wenn ich nicht im Dreck wär. Ich weiß nicht warum, ich könnte dir stundenlang in die Augen schauen. Und trotzdem wüsste ich nicht genau, kann ich dir wirklich vertrauen? Oder ist es nur ein Traum und ich bilde mir etwas ein? Und mir bleibt es vor wert, mit dir zusammen zu sein. Dann bleib ich weiter allein, kämpfe weiter diesen Fight, beißt mich durch den Untergrund und zerfällt jeden Feind. Girl, ich brauche dich, du weißt, ich liebe dich, weil mein Leben ohne dich nicht mehr ist, was es ist, weil du genau weißt, dass du mein Herz besitzt. Girl, ich brauche dich, du weißt, ich liebe dich, weil mein Leben ohne dich nicht mehr ist, was es ist, weil du ganz genau weißt, dass du mein Herz besitzt. Du bist eine starke Frau, das weiß ich ganz genau. Ich sehe es jedes Mal, wenn ich in deine Augen schau. Mann, ich glaub es kaum, jetzt bin ich schon Nächte wach, weil ich's nicht mehr schaff. Ohne dich fehlt mir echt die Kraft. In weit hab ich dieses behinderte Leben satt. Nur vom Pech verfolgt ein Grund, warum ich aufgegeben hab. Doch in dieser Nacht schöpfte ich neue Kraft. Hab mich aufgerafft, doch wie ich seh, hat's nichts gebracht. Und nun sitz ich hier, schreibe diesen Text das erste Mal, das ist dir über das Gefühl von Liebe Rap. Das wär alles perfekt, wärst du jetzt an meiner Seite. Ich wär nicht mehr alleine, mein Leben wär nicht mehr das gleiche. Dann hätte ich neue Ziele und mein Leben meinen Sinn, weil ich auf meinen Wegen nicht mehr ganz alleine bin. Angetrieben von dem Rückenwind wird jeder Abgrund überwunden, egal ob dort keine Brücken sind. Girl, ich brauche dich, du weißt, ich liebe dich, weil mein Leben ohne dich nicht mehr ist, was es ist, weil du genau weißt, dass du mein Herz besitzt. Girl, ich brauche dich, du weißt, ich liebe dich, weil mein Leben ohne dich nicht mehr ist, was es ist, weil du ganz genau weißt, dass du mein Herz besitzt. Girl, ich brauche dich, du weißt, ich liebe dich, weil mein Leben ohne dich nicht mehr ist, was es ist, weil du genau weißt, dass du mein Herz besitzt. Girl, ich brauche dich, du weißt, ich liebe dich, weil mein Leben ohne dich nicht mehr ist, was es ist, weil du ganz genau weißt, dass du mein Herz besitzt.